ich mittlerweile seit über 22 Jahren und mache mich für 37 Morde verantwortlich. Tatsächlich habe ich bis zum heutigen Tag 109 Menschen hingerichtet und 13 weitere warten bereits in einer der 40 Zellen in meiner Vollstreckungskatakomben auf das Urteil im Namen des schwarzen Harlekins. In den zurückliegenden Monaten schon häufiger überlegt, ob ich dem Hauptkommissar des Sondereinsatzkommandos nicht in einem diplomatischen Schreiben darüber aufklären sollte, dass sie mir bis heute nicht weniger als 72 Morde unterschlagen haben. Aber das wäre nur ein riskanter Akt von Eitelkeit. Und in der jüngsten Vergangenheit operierte ich bereits wiederholt eitel und sollte diese mangelhafte Charaktereigenschaft nicht noch weiter auf die Spitze treiben. Wenn ich es nicht gewollt hätte, dann hätten sie bis heute keinen einzigen Leichnam gefunden. Sie haben doch nur jene menschlichen Überreste aufgespürt, die ich ihnen für ihre schnorrigen Ermittlungen zum Fraß vorgeworfen habe. Leider entfaltet sich auf Dauer nur dann die größtmögliche Befriedigung in einem Künstler, wenn dieser nicht nur für sich selbst kreativ ist und große Dinge schafft, sondern dies auch für ein möglichst großes Publikum tut. Jeder Maler wünscht sich doch, dass seine Bilder von anderen Menschen gesehen werden. Jeder Bildhauer will, dass Menschen vor seinen Werken innehalten und seiner Arbeit Anerkennung zollen. Und jeder Schriftsteller schreibt, weil er gelesen werden will. Sie alle wollen, dass ihre Arbeit Beachtung findet. Meine Arbeit hat ebenfalls Beachtung und Respekt verdient, denn ich säubere diese Welt vor frevelhaftem Gesinde. Und da dieser alles verpessene menschliche Unrat nie weniger wird, werde ich immer weiter säubern. Daran verrecken, weil sie schon seit Jahren immer zu und über dieselben infantilen Witze lachen. Und ich nähme bereits mehrere schwierige christliche Missionare den Mund zu, weil die anderen Menschen die Verkündung ihrer pseudophonen Botschaft wiederholen aufgezwungen haben. Ich suche und finde sie überall. Die krankhaften, stets Positivdenker, die gegen jede Wahrheit Ärmel hochkrempeler und die immerzu Durchhalteparolenrufer. Meine älteste Delinquentin war 93 Jahre alt. Ich erwischte sie mehrmals dabei, wie sie zu den erbärmlichsten Volksmusiktiteln laut mitsang. So laut, dass ihr Gesang bis auf die Straße drang, wo dieser mich wiederholt quälte. Und in ihrer gebrechlichen Stimme klang diese hässliche Form des Entzückens mit, welches ich nur mit der Todesstrafe ahnden konnte. Ich fesselte das entartete Mütterlein und legte sie in eine Kiste und fügte dieser Kiste 666 ausgehungerte Ratten zu. Zum Abschied spielte ich ihr Tanze Samba mit mir von Tony Holiday. Aber diese kranke Greise besaß bis zu ihrem letzten Atemzug nur ihren eigenen infantilen Humor und konnte über meine hintergründige Schlusspointe nicht einmal im Ansatz lachen. Und der jüngste von mir zum Tode verurteilte Sünder war ein 9-jähriger Junge. Dieser litt unter einem sehr stark ausgeprägten Helfersyndrom, für das allein ich ihn aber nicht hingerichtet hätte. Doch die Tatsache, dass er sein ganzes Umfeld mit seinen ständigen, muss doch lieb sein, Gekrächze malträtierte, ließ mich ihn schließlich teeren und federn. Ich tue also Gutes. Legislative, Exekutive und die Judikative, da die Gewaltenteilung alles nur unnötig in die Länge zieht und dabei allzu oft zu unbefriedigenden Ergebnissen führt. Bei mir gibt es keine Freisprüche. In meinen Gerichtsverhandlungen geht es allein darum, auf welche Weise jemand hingerichtet wird, um etwa für seinen primitiven Frohsinn zu büßen. Jawohl, meine Damen und Herren, ich bin der schwarze Harlekin und von meiner Sorte gibt es viele. Und ihnen allen fällt es entsetzlich schwer, in der Gegenwart von krankhaften Frohnaturen die in ihnen lodernden Aggression gegen diesen Menschenschlag zu kontrollieren. Doch nur wenige schwarze Harlekine haben aus ihrer tiefen Abscheu gegenüber diesem übelst gut gelaunten Menschen eine vergleichbare Konsequenz gezogen, wie ich dies getan habe. Ich befreie die Welt vor dem wahrhaften Bösen. Und das wahrhaft Böse trägt eben sehr auf die Fratze eines Clowns. Und ein schwarzer Harlekin spürt diese Clowns auf, um ihr hohles Gelächter für immer zu ersticken. Sollten sie sich also selbst als eine ausgesprochene Frohnatur sehen und irgendwo einen schwarzen Harlekin ausmachen, der sie zu beobachten scheint, so könnte dies ihre allerletzte Chance sein, ihrem Todesurteil zu entkommen, indem sie sich möglichst schnell und dauerhaft ihre Clownsfratze abstreifen. Ansonsten finden sie sich vielleicht demnächst in irgendwelchen Katakomben wieder.